Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat zum Auftakt der WM-Qualifikation mit 3:0 gegen das Team der Färöer gewonnen. Für Deutschland trafen Mario Götze und zweimal Mesut Özil. Das Wetter? In der Nacht im Norden und Osten Wolken und etwas Regen, sonst trocken, örtlich Nebel, Tiefstwerte 16 bis 6 Grad, am Tage heiter und trocken bei 18 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag ebenfalls sonnig, Höchstwerte 20 bis 29 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 2 Uhr. Deutschlandfunk, in anderthalb Minute 1.05 Uhr die Verkehrslage, Vorsicht auf der A3 Nürnberg-Passau, zwischen Würth an der Donau-Ost und Kirchrot laufen Personen auf der Fahrbahn. Auf der A4 Köln-Olpe ist im Kreuz Köln-Süd die Verbindung zur A555 bis Montagmorgen 5 Uhr gesperrt und A7 Hannover-Flensburg zwischen Hamburg-Moorburg und Elbtunnel 2 Kilometer stockender Verkehr, dort nur ein Fahrstreifen frei. Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Audioelastizität, elektronische Verfremdung als Stilmittel. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elber. Die australische Band Pendulum, die in London wohnt und arbeitet, ist so etwas wie The Prodigy mit Drum and Bass Rhythmen. Selten fusionierten verschiedene Stile wie Techno, Breakbeats und eingängige Songstrukturen so gut wie bei dieser Gruppe. Und dass sie ihre Form von Dubstep auch so live präsentieren, spricht für den Anspruch von Pendulum. Dubstep und alles, was daneben oder darüber liegt, ist eine sehr effektverliebte Musik. Und genau darum geht es in diesem Soundcheck: Audioelastizität, elektronische Verfremdung als Stilmittel. Nächstes Beispiel ist Teeps, einer der Namen der aktuellen elektronischen Underground-Szene aus den USA, deren Sound so gut wie gar nicht einzuordnen ist. Experimentell, eklektisch, harmonisch, dann wieder dissonant. Macher M. Tendere Mandova nimmt den Hörer mit auf eine Reise durch die Untiefen seines Computers, brillant in Szene gesetzt auf dem Album Ardor. Hören wir den Track Long Distance. Turn me on. Ich erinnere mich noch gut, in den Anfängen des Techno gab es auch ein paar wirklich irre Produzenten, die dem Ganzen eine sehr humoristische Note verliehen haben. Beispielsweise Technohead damals mit ihrem Track I Want to Be a Hippie. Wie komme ich drauf? Beispielsweise Major Lazer, einem der vielen Projekte des Produzenten Diplo, hat auch sowas Abgedrehtes, völlig Schräges und kommt mit ähnlichen Überraschungen wie der Technohead-Titel in den 90ern um die Ecke. Jedenfalls die gerade gehörte Single Original Don. Hier wird das Audio so lange gedreht und gestaucht, bis genau dieser Effekt zustande kommt. Das ist übrigens kein Ding, das der Jetztzeit vorbehalten ist. Klar, heute gibt es die technischen Möglichkeiten, aber im Zuge der Punkzeit gab es verschiedene Versuche der elektronischen Verfremdung, die ganz klar zum Stilmittel avancierten. Beispielsweise mit dem Sampler Hybrid Kids von 1979, von dem wir nun Malcolm Galaxy mit seiner Version des Hits Fever hören. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Satellites up the daytime. Moonlights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. In the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, and it's something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever's not long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Juliet, baby, you're my flame. And give us fever. When we're kissing, fever without flame. Fever, I'm on fire. Thank you. R&B, Soul, Dubstep, Minimal Techno. Wer interessiert sich eigentlich für Stilrichtung, wenn man die Musik eines James Blake hört? Da ist alles drin. Der Typ aus London hat im letzten Jahr ein Debüt rausgehauen, das so nah am Zeitgeist ist, dass sich alle weiteren Fragen erübrigt haben. Seine Arrangements sind allerdings nicht so effektheischend wie bei vielen anderen Dubstep-Produktionen, sondern lassen Platz, viel Platz. Wenn Blake Effekte einsetzt, dann macht er das, um den Effekt oder den Aspekt von Drama in seinen Songs noch zu verstärken. Hören wir ihn mit dem Song Unluck. Elektronische Verfremdung als Stilmittel, das hat eine lange Tradition und die kam gerade bei schrägen US-Filmen aus den 50ern und 60ern zum Einsatz. Die Compilation Wavy Gravy hat einige Originale zusammengetragen. Mit etwas Recherche findet man dann heraus, wie der Interpret dann wirklich heißt. Auf dem Album, was mir hier vorliegt, heißt es einfach Ho Ho Laughing Monster und der Interpret wohl auch so. Es scheint aber die Band The Cliff Dwellers dahinter zu stecken. Wie dem auch sei, dieser Song ist ein Beispiel für Audioelastizität. Bevor man überhaupt an Computer denken konnte. Hier wurde mit der Bandmaschine experimentiert. Hören wir Ho Ho Laughing Monster. Ho Ho! Ho Ho! Oh, oh, oh my. Bevor Soundtüftler Uwe Schmidt mit Senior Coconut mit unseren schrägen Kraftwerk-Adaptionen die Welt erobert hat, ist er unter ganz verschiedenen Synonymen in Erscheinung getreten. Flanger, Atom Heart und auch Lassig Bandhaus, kurz LB. Und als LB hat der Frankfurter mit Pop Artificiell eine beeindruckende Kollektion bekannter Pop- und Rock-Songs sehr eigen und elektronisch bearbeitet und alle Effekte aus der Trickkiste geholt, die Ende der 90er schon möglich waren. Und es waren einige. Allen voran seine schräge Interpretation vom Stones-Klassiker Angie. With no loving in us. Bands mit Tablet-PCs wie dem iPad, die auf der Bühne rocken, wird in den nächsten Jahren keine Seltenheit mehr sein. Die amerikanische Formation The Glitch Mob machen es jetzt schon vor und drehen kräftig an der Effektschraube. Ihr Sound ist eigentlich mehr Effekt als Song. Hören wir vom Album Drink the Sea den Song Between Two Points. Slipping through our hands. Der amerikanische DJ Armand van Helden ist einer, der in den großen Clubs immer noch ganz vorne mitmischt. Dabei kann man ihn stilistisch nicht unbedingt einordnen und auf keinen Fall mit jemand wie Dave Guetta vergleichen. Denn Armand van Helden hat neben seinen Chart-Erfolgen wie Funk-Phänomena auch so schräge Alben wie Killing Puritans veröffentlicht. Killing Puritans erschien 2000 und war eines der schrägsten, experimentellsten und auch kaputtesten Alben, die jemals von einem DJ veröffentlicht wurden. Hört man sich an, wie Van Helden mit dem bekannten Sample von Gary Newmans Cars herumspielt, dann wird klar, dass er damals versucht hat, Grenzen zu sprengen, und zwar mit Hilfe der wildesten Audioverfremdung. Hören wir Van Helden mit Coochie. 397, 97, we have Armand van Helden. That's a money name. You know that, right? That's like, you think, Armand van Helden, please come and pick up your cool 2 million, it's at the front. Okay, yeah, let me just go and get that. It sounds like that, right? Yeah, your mansion has just been, you know, painted. Your Rolls Royce is outside. Yo, I wish, guy, I wish. Alright, so matter of fact... We'll be right back. church most. No, I no food in the O's. Yeah, yeah. Broke like a church most. No, I no food in the O's. Elektronische Verfremdung in der Welt des Dub war das immer schon Stilmittel. Ich sage sogar, es ist das Stilmittel, ohne das eigentlich gar nichts geht. Und es sind gerade die europäischen Formationen, die alles ausreizen, was geht. Allen voran das Duo Brain Damage aus dem französischen Saint-Étienne, die es geschafft haben, den jamaikanischen Flair mit einer Emotionalität zu überziehen, wie sie auch oft nur so in Europa zu finden ist oder so empfunden wird. Wir hörten Brain Damage mit Dollar Dub. Wer Dub sagt, sollte auch Dubstep sagen. Einen habe ich bisher unerwähnt gelassen und er wird immer mit Dubstep in Verbindung gebracht. Burial aus London, der noch nie live aufgetreten ist, aber eine kleine Welle losgetreten hat. Denn sein Sound hat eine klare Handschrift und er ist eigentlich immer noch führend, was seine Produktion angeht. Burial hat nicht unbedingt das Effektheischende seiner Stilkollegen, aber seine Musik ist voll mit Verfremdungen und Audioelastizität, gerade was seinen Umgang mit Stimmen angeht. Das ist bei Burial schon fast so etwas wie eine eigene Kunstform. Hören wir vom Sampler 5 Years of Hyperdub den Track Foster Care. Right now, Bis zu den Nachrichten noch vom Sampler Azzaro Volume 4, Margaret Russell mit Love Me im Good Guy Mikesh und Philbury Remix. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. I got my lips to let you know. So love me or leave me alone.